Hallo und herzlich willkommen zur Folge 122 des Newsbuildcasters Podcasts. Genau. Mein Name ist wie immer der Tobi. Und ich bin immer noch der Max. Ja, was gibt's Neues? Viel. Wir haben uns lange nicht gesehen. Tatsächlich lange. Weil dann war ich eine Woche unterwegs auf Seminar und in der Zeit habe ich den Text nicht geschrieben und deswegen kam die letzte Folge schon eine Woche später, als wir die eigentlich aufgenommen haben. Ja. Und dann warst du wieder auf Seminar. Ja, genau. Letztes Wochenende haben wir es irgendwie auch nicht geschafft. Ja. Ja, wir sind halt busy business people. Krasser Scheiß. Aber nichtsdestotrotz sind wir jetzt wieder da und haben einen hoffentlich fantastischen Whisky im Glas. Und zwar ein Cole Ila 1999 von The Whisky Trail. Man findet gar nicht so viel über den Whisky. Genau. Ja, also er ist 12 Jahre alt, wurde 2011 abgefüllt. Genau, und dann werden wir einfach mal selbst auf die Suche gehen. Ist der Whisky Trail eigentlich so ein richtiger Wanderweg? So wie so? Das wäre tatsächlich ziemlich geil. Ja, eben. Oder hat sich das einfach nur jemand clever ausgedacht? Also ohne den Wanderweg dann auch noch zu markieren und hat das als einen Produktnamen verwendet. Ja, weiß nicht. Aber wenn es sowas geben würde, würde ich den mit Sicherheit gerne laufen oder gehen oder was auch immer. Abenteuerwege. Visit Malt Whisky Trail da oben. Das erste sieht doch ja ganz gut aus. Jetzt muss man sich da erstmal so ja, Journey of your Lifetime. Der nicht anhand meiner Facebook-Profilbilder sehen kann, dass ich über 18 bin, dass das hier noch angeben muss ja. Für die Seite. Das ist skandalös. Oh, die ist aber unheimlich scheiße gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ja, finde ich. Gefällt das mir nicht. Ja. Keine Ahnung. Man sieht nicht unbedingt Leute, die laufen. Die laufen, ja. Sondern ganz viele Leute, die Whisky trinken. Ja, aber hier sind ganz viele. Aber eben war auf jeden Fall auf der Google-Suchseite auch eine Abenteuerwege irgendwie. Okay. Das klang eher nach gehen als anstatt trinken. Naja, wir trinken aber jetzt mal Cole Ila. Ja, Cole Ila ist vor allen Dingen hier auf der Seite nicht mit drin bei den Destinen. Vielleicht gibt es mehrere Whisky Trails. Wahrscheinlich ist alles. Für jeden Anbieter sein eigener Whisky Trail, so. Naja. Übrigens wieder ein Brüppchen vom Olaf. Man wird das ja mal noch sagen müssen dürfen. Typisch Cole Ila, finde ich. So dieser kalte Rauch. So. Ja, ich finde, der ist natürlich da, aber ich finde den sehr süß im Geruch. Ja. So ein bisschen. So süße und hinten dran so kalte Asche, so. Ja, also die ist schon da, klar. Aber mehr im Vordergrund oder mehr gerade meine Aufmerksamkeit zieht die Süße auf sich. Du bist ja auch so ein süßer Typ. Eben. Könnte Sherry sein. Wir wissen nicht so genau, in was für Fässern der gelegen hat. Aber es riecht tatsächlich so ein bisschen, finde ich, wie Sherry. Könnte also nach Sherry Rosinig, sein. Vielleicht auch so ein bisschen in Richtung Pflaume. Ein bisschen so eingelegte. Ja. Aber auch so würzig irgendwie. Ja. Ich würde auch fast so eine ganz leichte Salzigkeit da finden. Ja, so salzig, würzig, dazu süß und halt dieser Rauch. Also tatsächlich auch Salzgeruch. Nicht so riecht, wie Salz schmeckt, sondern so dieser wie so ganz viel, so eine große Menge an Salz riechen würde. So wenn man gerade so Sack schön voll mehr Salz. Sport gemacht hat. Nee. Aber riecht nicht schlecht, muss ich mal sagen. Ist interessant. Sollen wir mal probieren? Mal, ja. Hat übrigens 43%. Finde ich gerade unwahrscheinlich angenehm. Ja, und trotzdem sehr cremig. Also ja. Fand den wahnsinnig cremig, auch gar nicht so fruchtig süß auf der Zunge, eher so ein bisschen Richtung, ja, so karamellisierte Creme, ja. So ein bisschen kam es mir vor. Hinten raus natürlich trocken und der Rauch dann Rauch, auch, ja. Ne? Die Asche so ein bisschen auch wieder. Ja, hat sich auf jeden Fall schön so in den Mund gelegt. Mhm. Und finde ich jetzt ganz angenehm, tatsächlich, dass er mal so 43% hat, weil wir hatten ja letztes Mal oder die letzten Male schon immer so 60% Dinger. Und den kannst du jetzt mal wirklich einfach angenehm trinken, ohne so dieses Er klingt jetzt auch schon verrückt, aber gut, wenn man öfter mal Whisky trinkt und auch Fassstärke trinkt, dann nimmt man bei 43% ja wirklich einfach nicht mehr so viel vom Alkohol wahr. Ja. Also jemand, der jetzt nicht so oft Whisky trinkt, wird das wahrscheinlich immer noch ziemlich extrem finden. Aber ja, du nimmst den Schluck und kannst einfach direkt schmecken, ja. Ohne dass dein Gaumen und deine Zunge direkt so überfordert sind vom Alkohol. Gefällt mir gerade unwahrscheinlich gut. Und wir nehmen halt auch mittags auf, vielleicht ist das ganz gut gerade. Aber finde ich wirklich nicht schlecht. Weil man einfach den Tag besser gestalten kann, wenn man mittags schon Whisky trinkt. Schon Schnäpschen so. Ja. Ja. In der Nase halt echt diese schöne, angenehme Süße, aber nichts so pappig überladen. So ein bisschen Rauch. Ja, jetzt finde ich es ja auch nicht mehr so stark, nachdem ich geschmeckt habe. Nicht mehr so stark, ja, so Sherry-mäßig oder so rosinig, wie ich das eben wahrgenommen habe, sondern jetzt eher so eine, ja, so tatsächlich so eine malzige, so wie bisschen wie karamellisiertes Malz. Karamalz quasi. Karamalz im Glas, ja. Um da mal kurz die Produktplatzierung für diese Woche drin zu haben. Nein, aber steht das eigentlich wirklich dafür? Karamalz für Karamell. Keine Ahnung. Okay, ja. Ich bin jetzt nicht so der Malzbier-Konnoisseur. Ich auch nicht, aber. Wobei ich unheimlich gerne Malzbier trinke. Also ist schon geil. Ja, aber gut. Malzbier steht jetzt auch nicht in dem Ruf, ein irrsinnig tiefgehendes Getränk zu sein. Ist halt lecker und ziemlich süß. Ich fahre ja nächste Woche nach Essen und da hoffe ich, dass ich ein bisschen Feldschlösschen Malz mitbringen kann. Okay. Das hatte der Fatboys One René nämlich in Utrecht mit und das ist einfach so ultra lecker gewesen. Wirklich. Also ich hätte mich da reinknien können. Okay. Weil das hat irgendwie so ein bisschen so Malz, aber so ein bisschen Rauchmalzmäßig geschmeckt. Ich weiß nicht, okay, ganz komisch. Okay. Also, ich bringe einfach auf jeden Fall irgendwie was mit. Ja. Zurück zum Whisky. Ja. Ja, also, wie gesagt, hab diese, ja, dieser leichte Rauch, bisschen Süße. Schon immer noch auch so ein bisschen salzig, mineralisch, ist jetzt, seemäßig so. Ist jetzt auch ein bisschen mehr verbundener. Eben war das irgendwie so ein bisschen getrennt nebeneinander da. So oder so habe ich es wahrgenommen, jetzt ist so ein bisschen mehr ineinander verwoben. Ich würde sagen, wir probieren nochmal. Ja. Ich finde, der ist unheimlich gut ausgewogen. So. Mhm. Also, wäre mir vielleicht manchmal ein bisschen zu langweilig tatsächlich, ja. Aber gerade finde ich wirklich gut, weil du hast so ein bisschen Süße, dann kommt so ein bisschen Rauch hinten raus, so nochmal würzig, bisschen trocken. Ja. Aber irgendwie alles sehr schön ineinander fließend so und nichts, was stört. Und das finde ich gerade wirklich sehr angenehm. Ja. Also so ganz grundsolide gemacht irgendwie, ohne da versucht, großartig fancy noch irgendwas reinzubasteln oder rauszuholen. Und ist einfach lecker. So. Ist natürlich kein Spektakel auf der Zunge. Ja, nee. Aber einfach sehr, sehr lecker und irgendwie. Jetzt ist es natürlich nicht so kalt, weil ja mittlerweile dann doch fast so ein bisschen was wie die Anfänge eines Sommers aufgezogen sind. Aber der wärmt irgendwie auch so ganz angenehm, obwohl er jetzt nicht eben irrsinnig viel Alkohol hat im Verhältnis. Ich glaube, den könnte man super abends nochmal, wenn man so mit Leuten so zusammensitzt, nochmal so danach, also nach dem Essen oder so nochmal bringen, weil der recht unkompliziert ist, der läuft so am Abend mit bei, aber ist halt lecker, so. Genau. Ja. Also, nicht schlecht. Ich bin gerade sehr angenehm eingestellt zum Mittelmaß. Irgendwie. Also ist ja jetzt nicht schlecht, aber War das jetzt eine Überleitung zum nächsten Thema oder? Warum? Weil ich so ein mittelmäßiger Typ bin. Genau. Weil deine 2 Wochen vielleicht mittelmäßig waren. Die waren von der Stimmung her eher mittelmäßig, aber vom Stressaufkommen eher maximal. Ah, okay. Nee, aber so, abschließend kann man sagen, ganz guter Whisky. Auf jeden Fall. Also wem so Geschmacksnuancen und gerade, also ne, ja, man sollte schon auf Rauch stehen, wenn man den trinken will. Aber sonst, ja. So ein bisschen steht er hier like a Bond, also bei, wir haben dir jetzt einfach mal nachgegoogelt, bei einem britischen Versandhändler steht Briny Smoke like a bonfire on the beach. Ja, das kann man, denke ich, unterschreiben. Ja. Kann ich mir auch am Feuer am Strand vorstellen. Ja, aber schon so. So eine Flasche und dann nochmal schwimmen gehen und auf einmal ist einer weg. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist der Klaus? Klaus! Ja. Spaß beiseite. Spaß beiseite. Jetzt mal ernsthaft getrunken hier. Ja, wir trinken nur ernsthaft. Ja, ich bin, glaube ich, fertig mit dem Whisky. Ach so, ja, ich oder auch. Hast du? Ja, ja, nee, ich auch. Ich dachte, jetzt steigst du schon mit einem super Thema ein. Ja, es gibt tatsächlich ein super Thema. Ich weiß nicht, ob du es schon geschaut hast, aber American Gods kam ja jetzt als Serie. Ja. In Deutschland zu gucken unter Amazon Prime oder Amazon, wie heißt das? Amazon Video Streaming Dienst. Prime Video. Prime Video. Glaube ich. Ja. Ja. Nö, ich habe noch nicht geguckt. Okay. Weil, keine Ahnung, ich die ganze Zeit unterwegs war. So. Ja. Und man kann ja auch mal so 2-3 Wochen warten, weil dann kann man direkt 3 Folgen auf einmal gucken. Ja, stimmt. Ich bin ja da nicht so, also ich ist, glaube ich, tatsächlich einer meiner ersten Serien, wo ich wirklich so jede Woche jetzt die neue Folge gucke. Ja. Ja, aber das Buch hast du ja gelesen, ne? Natürlich. American Gods von Neil Gaiman. Ja, und wir haben doch die letzte Folge schon drüber geredet. Ach stimmt, wir haben ja auch über diese super Edition. War doch die Vorfreude-Folge. Ja. Und jetzt... jetzt ist raus. Und zwar, ich bin ziemlich begeistert von der Serie. Mhm. Der Stil halt super abgefahren. Kann ja nochmal kurz... Also es geht halt um Shadow. Ein Ex-Häftling. In erster Folge gerade entlassen werdender Häftling. Der auf der Reise oder auf der Reise nach Hause jemanden trifft. Wednesday. Ich will jetzt noch nicht zu viel sagen, wer das ist oder was das ist, weil. Ein Wochentag. weil viele tatsächlich das nicht wissen, so, und da erstmal noch so ein bisschen mysteriös im Dunkeln tappen. Mhm. Ja, und der wird so ein bisschen, geht so ein Contract ein mit dem, die beiden. Und dann wird die Serie sich so langsam aufbauen. Ist so so ein Roadtrip-mäßig. Ja. Sind gerade 2 Folgen draußen. Sind kommt jetzt immer 2 Montags. Folgen draußen. Oder bin genau, ich jetzt also falsch? Ja, kommt in Amerika, glaube ich, sonntags abends. Aber hier und dann montags raus. Montags morgens. Montag. Also ich gucke es jetzt immer montags. Zum Stil der Serie ist so ein bisschen, weil, wie heißt der Typ, Brian Fallon und der andere, die auch bei Hannibal mitgemacht haben und also in der Produktion. Und Brian Fallon kenne ich gerade nur als Leadsänger von Gaslight Anthem. Oder heißt der anders? Such mal gerade Brian Fuller. Brian Fuller heißt er. Brian Fallon ist der Gaslight Anthem Typ, stimmt. Ja, Brian Fuller und irgendein anderer Typ. Und das siehst du schon, dass die Serie sieht ähnlich aus wie Hannibal. Manchmal ein bisschen. Also es gibt zum Beispiel eine Szene in der ersten Folge, da wird direkt jemand so zerteilt und überall spritzt so ultra viel Blut und so. Für manche Leute vielleicht ein... Aber warst du nicht auch immer jemand, der eher da so ein bisschen... Mag ich nicht, eigentlich nicht so. Aber das hat so einen ganz komischen Stil. So. Ach, der hat auch bei Heroes mitgemacht. Ja, Hannibal, Pushing Daisies, das kennt man ja auch. Interessant. Ja, aber da wird jemand zerteilt. Genau, und da spritzt halt sehr viel Kunstblut und so, das muss man halt mögen. Oder, also, ist so, aber so ein bisschen der Style von dem Typ halt. Also, wer Hannibal gesehen hat und diese Nahaufnahmen. Ja, ich hab das nicht gesehen. Okay. Ja. Wer, aber du hast das damals auch hier im Podcast sehr Wer die beiden Serien kennt, der wird da sofort Parallelen sehen. Mhm. So. Ja, also ich find's sehr gut. Gut, ich will jetzt natürlich nicht so viel storytechnisch vorwegnehmen, ja, weil die Serie auch so ein bisschen davon lebt, wie das Buch ja am Anfang auch, dass du erstmal so ein bisschen im Dunkeln tappst. Ja, klar. Ist ja, also war bei mir beim Buch auch so, dass ich erstmal so, wer ist wer und was haben jetzt die Leute miteinander zu tun und ja, wie kommt da das so alles zusammen? Ein bisschen der Reiz daran. Ja. Und das halt in der Serie genauso. Und gut, wie es auch im Buch erstmal war, so ist der größte Kritikpunkt für viele Leute, dass halt die in der ersten Folge erstmal gar nichts gepeilt haben. So. Mhm. Wobei jetzt in der zweiten Folge schon wesentlich schneller, natürlich, weil man will ja die Leute auch halten an der Serie, wesentlich schneller schon so ungefähr klar wird, was so abgehen könnte. Es werden auch so die Gegenspieler anders eingeführt als im Buch. Ich frage mich so ein bisschen gerade an der Stelle, ist das was, was man im Buch erstmal eher verzeiht als einer Fernsehserie? Ja, glaube ich schon, weil Fernsehserie, da, ich glaube, da musst du schon so in den ersten drei Folgen die Leute richtig catchen, ja, ja, sonst sind die weg. Eben. Also gerade auch. Das würde ich nämlich auch so sagen. Vor allen Dingen, Buch hast du ja auch schon in der ganzen, in der kompletten, also hast du schon komplett gekauft. Ja. Nee, und Buch ist ja auch so. Sag ich jetzt mal, oder du hast das als Komplettding da. Und bei einer Serie, wenn du halt mal nur eine Serie guckst, gerade jetzt heutzutage, wo ja alles on demand ist, dann kannst du ja auch danach einfach sagen, ja, ist egal. Weil du hast ja nicht eine DVD-Staffel gekauft oder so. Ja. Dann kannst du auch in einer Folge sagen, interessiert mich vielleicht doch nicht so, und dann lässt es liegen. Oder ja, zwei. Deswegen ist es auch so ein bisschen anders schon als das Buch jetzt. Also Sachen passieren ein bisschen in einem zeitlich anderen Rahmen. Mhm. Aber das wohl einfach dem geschuldet, dass du jetzt schon mal klar so ein bisschen aufzeigen musst, wo es hingeht und halt dem Zuschauer schon mal, ich sag mal, den bösen Gegenspieler ein bisschen schneller präsentieren muss und ja, beziehungsweise wer gut böse ist, ist ja in dem Buch so ein bisschen grau. Ja, stört mich persönlich aber jetzt nicht so, muss ich sagen. Also ich finde es trotzdem großartig. Ja, ich will es auch immer noch gucken, aber wie gesagt, habe da jetzt irgendwie nicht so den. Gut, ich habe auch einfach keine Zeit gehabt. Ja, also, ist ja auch nicht schlimm. So. Werd da aber immer noch reinschauen, irgendwie. Ist ja jetzt nicht so, dass man dich da montags wie so Clockwork Orange mäßig vor so eine Leinwand setzen muss, mit aufgerissen. Ja. Und im Zweifelsfall halt warte ich auch einfach, bis die Staffel komplett durch ist oder die Serie. Und dann machst du so ein Amazon Prime Video and Chill Binge-Watchen. Sunday. Wie ich das ja auch bei Riverdale so ein Stück weit gemacht habe, da habe ich halt tatsächlich damals, da waren erst 8 Folgen raus, das war der Tag nach meinem Geburtstag. Aus Gründen habe ich da im Bett vorrangig den verbracht. das war, weil du so verkatert, weil du den Fuß verstaucht hast. Genau, bei der Geburtstagswanderung. Genau, nee, weil so fertig war ich da eigentlich gar nicht, aber trotzdem. Und da haben wir 8 Folgen Riverdale geguckt, das ist ja, habe ich davon mal erzählt? Nee, ne? Hier nicht, glaube ich. Nee. Das ist eine Serie, die auch auf Netflix zu sehen ist und basiert auf so einem Comic-Universum, sage ich mal, das wohl in USA so jeder als Kind gelesen hat. So. Okay. Also die Archie-Comics. Wobei das so ein bisschen sich an der, da gibt's halt einen Verlag zu, Archie-Comics-Verlag, und die haben da immer dann unterschiedliche Serien gemacht, und der Haupttyp ist halt Archie, so ein bisschen trotteliger Typ. Er ist so Highschool-Gedöns. Also du kannst dich gut mit identifizieren. Total. Cool. Spielt halt zumindest die Serie, ich weiß gar nicht, wie das bei den Comics so extrem ist, da kommt das nicht so raus. So im pazifischen Nordwesten, was ich ja immer ganz geil finde als Setting, also Wälder und Seen, ja, so hat so eine kleine Stadt irgendwie in der Nähe zu Kanada. Und in der Serie passiert halt ein Mord am Anfang, oder jemand stirbt. Und wird vermutet, also ey, dem ist ja in den Kopf geschossen worden. Da ist schon ziemlich klar, dass das höchstwahrscheinlich ein Mord war. Und ja, aber eigentlich geht es natürlich ganz viel um die Beziehung zwischen den ganzen Charakteren und alles. Und dann kommen neue Charaktere in dieses Setting rein. Also der Arti hat so eine beste Freundin, die Betty, die halt irgendwie so eine ganz... Die hat immer ihre Haare so, ist so eine Blonde, die ihre Haare mal so ganz streng im Pferdeschwanz zusammengebunden hat und irgendwie immer so Pullover und ein Hemd drunter trägt, also krass spießig irgendwie rüberkommt so ein bisschen. Also vom Aussehen her. Die aber natürlich auch noch so ein bisschen eine dunkle Seite hat und dann, ja, es ist eine sehr, sehr witzige Serie irgendwie, die kann man halt gut so weggucken. Zum Beispiel 8 Folgen an einem Tag. Also die dauern 40 Minuten. 40 Minuten Folgen oder ja, 20? Ja, 40. War schon so ein halber Tag. Und da kam jetzt nach und nach auch halt immer jede Woche noch eine Folge. Ja, cool. Also zu dem Zeitpunkt waren halt 8 raus. Und da haben wir auch gestern die letzte geguckt. War ganz, ganz geil. Also wird noch eine zweite Staffel kommen. Ich finde das halt unterhaltsam. So, ich mag das Setting. Es mag, also sowohl dieses pazifische Nordwesten finde ich halt voll geil. So, das ist so ein bisschen natürlich nicht... auf dem Niveau und auch nicht so ernst wie Twin Peaks halt, ne? So ein kleines Städtchen, ein bisschen verschlafenes Städtchen, viel Wälder so drumrum und Flüsse und Seen. Und da passiert ein Mord so, ne? Dahingehend. Und halt viele Highschool-Charaktere drin, aber viel bekloppter halt. Und erstaunlicherweise super viele von den Charakteren finde ich auch voll unsympathisch, aber trotzdem ist die Serie irgendwie unterhaltsam. Das ist ein ganz interessanter Aspekt irgendwie. Ja, ja, könnte man sich mal kein Meisterwerk, aber unterhaltsam. Und ja, gut, wenn es halt auf Netflix ist so, dann ist kann man halt immer wirklich verfügbar, gut weggucken. Ja. So. Da ist auch nicht, wo du danach denkst, das war jetzt so heftig, da muss ich mir mal ein Päuschen einlegen oder so. Nee, sondern denkst so, alles klar, geh weiter, musst dir nicht zu viel Gedanken drüber machen. Ist ganz witzig. Ja, ich habe auch komischerweise irgendwie im Moment wieder mehr Bock, so Filme und Serien zu gucken. Hatte ich ja eine Zeit lang mal so gar nicht. Mhm. Dafür ist bei mir Gaming gerade irgendwie total in den Hintergrund gerückt. Bei mir auch. Ich komme auch irgendwie gerade nicht mehr so richtig da ran. Ich habe zum Beispiel auch wieder angefangen, Arrested Development zu gucken und habe mich fast eingekackt vor Lachen wieder. Ja, das war einfach so. Das ist so lustig. Einfach, ja, man muss aber halt auch auf dieses weirde Fremdscham-Konstrukt da stehen. Ja, total. Also, sonst funktioniert die Serie halt gar nicht. Aber immer mal wieder halt zwischendrin irgendwie mal so 2-3 Abende nochmal jeweils 2 Folgen, weil das wirklich, glaube ich, ist meine Lieblings-Comedy-Serie. Ich finde die einfach so geil. Die ist so lustig. Letztens nochmal, also ich habe ja nochmal ganz am Anfang angeguckt und allein die Folge, wo Tobias und George Michael dann, also wo Tobias denkt, George Michael ist auch never nude, weil er die ganze Zeit diesen Suit anhat, ey. Oh, Alter, da habe ich wirklich so krass gelacht. Ja, ach, das ist so herrlich. Sehr, sehr gut, die Serie. Herrlich. Also guckt euch auf jeden Fall mal, wenn ihr was Lustiges wollt, Arrested Development an. Ja, wenn er auf sehr abgetretenen Scheiß steht. Ja, aber das drauf steht er ja, weil er hört ja unseren Podcast. Absolut, ja. Der jetzt noch nicht ausgeschaltet hat. Absolut abgedrehten Scheiß ist wohl auch ein Pröbchen unterwegs zu uns, was absolut abgedrehter Scheiß sein soll. Jener Holzbock. 2.0. 2.0. 85%. Genau, Alkohol. Mit Brennspiritus, im Brennspiritus-Container gereift. Naja, was ist sonst noch passiert in den letzten 2 Wochen? Weiß nicht, ob du was hast, aber ich habe noch ziemlich viel Musik gehört. Okay. Unter anderem natürlich ist Damn hoch und runter gerannt. Mhm. Aber es ist auch erschienen, und zwar letzte Woche, meine ich, die Lovely Creatures Best of CD und DVD Box von Nick Cave. 30 Jahre... Ja. Mit allen besten Hits. Die dich ja eben kurz vor der Aufnahme zu einem Tweet verleitet genau, hat. Genau, weil ich habe heute nochmal alles durchgehört. Die natürlich und zu einer falschen Schlussfolgerung kommt, aber eigentlich mit einem guten Willen oder aus einer guten Idee heraus, diesen Künstler zu loben, dann etwas übers Ziel hinausgeschossen. Naja. Nee, aber es ist ja immer so, also ich habe nicht nur die LP gekauft, wo die Songs alle drauf sind, sondern brauchte natürlich auch noch die Deluxe Edition mit den CDs, die ich ja eigentlich nicht brauche, aber ja, da sind noch DVDs und ist so ein Buch da drin mit so Stories, wie ein paar Songs entstanden sind, so ganz viele Fotos und sogar, ich weiß nicht, was es ist oder woraus es ist, es sind aber immer so zwischen die Seiten noch ab und zu so Seiten aus einem Notizbuch gelegt, was auch, also es sieht nicht gedruckt aus, sondern es ist gemalt und geschrieben, und noch so ein paar lose Bilder und so ein Zeug. Also es ist schon irgendwie sehr hochwertig gemacht. Also so ein dickes Buch echt mit einem schönen Einband noch dabei und so, ja, Fotos und ein paar Hintergrundstories. Also von daher echt schön gemacht. Ja, und halt die Songauswahl ist halt einfach saugut. Also du vermisst nichts so und zeigt mehr halt als 45 gute Songs hat er nicht. Ja, genau. Wobei, da würden sich andere Künstler, wenn sich für 45 gute Songs schon einiges abschneiden am Körper. Ja, also 45 Songs aus 30 Jahren, die ja wirklich alle ziemlich gut sind, ja, halt überragend sind. ja, ist eine super Auswahl. Also wer da irgendwie sowieso schon Fan ist, da lohnt sich auch der Kauf, auch wenn man die Platten eh schon hat. Oder wenn man da einsteigen will in das große Nick Cave-Universum, lohnt sich das auch, weil es echt ein guter Querschnitt über die verschiedenen Stile und Epochen. Mhm. So viel kurz dazu. Und halt wirklich eine schöne Box. So, muss man ja auch mal sagen. Muss man ja auch mal sagen. Ja, ist halt nicht einfach nur so eine dumme CD, sondern halt. Du hast überhaupt keine Verbindung zur CD so. Nee, das überhaupt wundert nicht. Mich voll, weil für mich ist das trotz allem voll das Medium meiner Kindheit und Jugend. Und nee, es hat in CDs, die CD scheiße zu finden. Aber ich habe da so ein bisschen leicht nostalgische Gefühle für. Nicht, dass ich ständig Sachen auf CD hören würde, aber. Einzige, was ich da als Gefühl habe, ist, dass die CD eh nach zweimal hören zerkratzt ist, irgendwie. Gefühlt. Jo, da geht man mal ein bisschen ordentlich damit um. Ach. Nee, ich hab's halt irgendwie lieber auf Platte. Aber das ist ja. Ja, kann's ja auch nachvollziehen. Aber trotzdem, weiß nicht, für mich hat das so eine nostalgische Qualität. Früher mit dem Discman rumgelaufen und so. Der gerade so in die Hosentasche gepasst ja, hat. Und dann aber hast du absolut. Da so. Du bist trotzdem den ganzen Tag damit rumgelaufen. Ja, klar. Und so halb durchgebrochen, wenn du dich im Bus hingesetzt hast. Richtig, ja. Deswegen, auch wenn ich jetzt keine CDs kaufe mehr, aber. Ich hab halt noch ein paar. Ja. Keine Ahnung. Ich hab ja auch, bin ja da tatsächlich auch echt ein bisschen traurig, dass noch nicht Damn auf Vinyl raus ist. Aber soll wohl noch kommen. Tja. So sieht das aus. Da wollte ich mir tatsächlich Merch bestellen, irgendwie $30 und nochmal 35 Euro Versand. Ja, da hab ich gedacht, halt nee, leider nein. Ist halt schlecht. Naja, was soll's. Ja, aber man ist ja auch in einer Phase des Lebens, wo man ohne Merchandise von Künstlern überlebt. Echt? Ja, doch. Ja, eigentlich schon. Gerade so. Ja. Was bei dir so passiert? Ja, ich habe viel gearbeitet. Viel gelesen. Aber gestern habe ich ein Erlebnis gehabt. Ich schreibe ja meine Masterarbeit auch in Richtung Hip-Hop. Und dann habe ich dazu auch die, ich sag mal, Fachliteratur oder ein bisschen wissenschaftlichere Literatur, kriegt man da, weil das eben so ein populäres Thema ist, relativ günstig, auch gebraucht auf Amazon. So, und dann habe ich da einfach mal so wahllos ein paar Bücher bestellt, 5, 6 so, weil ich auch Bock drauf hatte. Und gestern kam halt eins davon, zwar ein bisschen länger unterwegs, weil das kam aus den Staaten. So, und dann kam das an, ich habe es ausgepackt und ich meine, das ist halt klar, viele von diesen wirklich günstigen Büchern, gerade wenn die irgendwie aus den USA kommen, sind halt ehemalige Bibliotheksbücher. Aber dann habe ich irgendwie gestern, ist mir dann aufgefallen, Moment. Also nicht, dass ich mich dann schuldig gefühlt habe, aber irgendwie hatte ich so ein komisches Gefühl, weil ich gedacht habe, jetzt habe ich das Buch zwar günstig kaufen können, aber in der Universität in Pittsburgh steht das jetzt halt nicht mehr so. Und die werden ja nicht eine neue Version gekauft haben, weil so Bibliotheken werden ja überall irgendwie verkleinert oder eingestampft und verhängert. Und irgendwie habe ich mich dann, ja, wie gesagt, nicht schuldig gefühlt, aber es war so ein komisches Gefühl so. Ja, du nimmst jungen Amerikanern die Möglichkeit weg, sich über Hip-Hop zu informieren. Nee, so habe ich mich nicht gefühlt, weil auch wenn ich das jetzt nicht gekauft hätte, hätten die wahrscheinlich einfach ihre Mittel gekürzt gekriegt und hätten dann ihr oder ihre Räume verkleinern müssen, hätten Bücher rausschmeißen müssen oder irgendjemand anderen günstig verkaufen können. Trump hätte die verbrannt. Aber oder es so. War halt irgendwie, ja, es kam so ein, es war, als wäre ein Kennzeichen der weltweiten zunehmenden Verdummung bei mir angekommen, weil Bibliotheken zugemacht werden. Keine Ahnung. Ja, ich habe heute noch so eine Grafik auf Twitter gesehen, weil es irgendwie Hartz IV 12 Jahre alt wird. Oder ja. So. Und die Aufteilung der Kosten in Prozent, also oder wofür eingeplant ist, diese 400 noch was Euro? 79. 479 meine ich, ja. Ne? Und 1,55 € ist da drin für Bildung vorgesehen im Monat. Ja. Reicht. Ist fast so viel, wie eine Packung Käse kostet. Immerhin. Wobei man da ja natürlich dazu sagen müsste, auch ohne jetzt zu sagen, dass 1,55 € reichen, an außer dass die Leute Bildung, ja eh auf der Hauptschule sind und da haben die eh keine Bildung. Nein, aber das ist ja schon ganz viel an Bildung, also gerade im Vergleich zu anderen Ländern in Deutschland. Mhm. Gut, jetzt ist natürlich der Sprung nicht unmöglich aus einer Hartz-IV, aber Bildung wird ja ganz viel auch einfach allgemein finanziert. Ja, klar, ist das schon kostenlos. Gerade bei uns in Deutschland, also aber ich meine jetzt mal nicht Unmengen oder nicht jeder Hartz-IV-Empfänger es an die Uni schafft, aber zum Beispiel, dass man in Deutschland kostenlos studieren kann, ist schon krass. Ja, was heißt, das stimmt ja eigentlich auch nicht, weil du musst ja schon Semesterbeitrag zahlen. Jo, aber im Verhältnis. Ja, ich zahle 200 irgendwas Euro, mittlerweile 240 Euro oder was, Semesterbeitrag, aber dafür habe ich ein Busticket drin, so, ja, womit klar. Ich die ganze Zeit überall und mit dem Zug noch relativ. Ja, aber meine Schwester zum Beispiel in Holland, die, aber gut, die ist ja aber auch an der Privatuni, die zahlt ja irgendwie 1600 Euro pro Semester. Jo, und in, keine Ahnung, in den USA oder weiß Gott wo, bezahlst du im Zweifelsfall halt, jo, gehst du halt, wenn du studiert hast, erstmal mit, keine Ahnung, ein paar hunderttausend Dollar Schulden raus. So. Ja. Spitzensache. Von daher, ja. Was nicht heißt, dass wir in Deutschland nicht, und wir sind ja ein sehr wohlhabendes Land, durchaus noch sehr viel mehr in unsere Bildung investieren könnten. Ja, jetzt ist ja gerade die Frage, weil ja der Haushaltsüberschuss so hoch ja, ist. Zum Beispiel. Was damit passiert. Wäre eine Idee. Bildung. Ja, Bildung ist manchmal ganz sinnvoll. Ja. Bildung und Infrastruktur, das sind eigentlich so Sachen, das sind, glaube ich, auch so, also so Fässer ohne Boden, aber im Sinne von, das hilft halt, wenn man da trotzdem irgendwie mal noch ein paar, weiß ich nicht, wie man Fass ohne Boden retten soll. Nee, aber natürlich hört das nie auf, da rein zu investieren, aber genau deswegen ist das ja so wichtig, weil sonst geht halt irgendwann nichts mehr, ne? Dann sind nämlich die Leute zu dumm, um das, was kaputt geht, zu reparieren. Ungefähr so, ja. Ja. Das zum Thema Bildung. Zum Thema Bildung. Tja. Ich weiß nicht, irgendwas muss ich noch erzählen, aber jetzt habe ich es vergessen. Ah, ich habe Thema Bildung. Ich habe mal wieder ein Buch, ein privates Buch gelesen. Und jetzt auch fertig gelesen tatsächlich. Okay. War auch nicht so lang, waren 300 Seiten, glaube ich. Und zwar The North Shore von Ian... Ah, ich glaube, da hast du aber schon mal von erzählt. Ja, ne, ich glaube auch. Also wo es um Ian McGuire... Nee, oder... Da ging es ja um... Nee, The North Water. Ich nehme ja alles zurück. Ich glaube, ich habe das sogar auf meiner Amazon-Wunschliste. Ja, das habe ich auf jeden Fall jetzt die Woche beendet. Deswegen kann ich da auch noch mal was zu sagen. Und da muss ich auch dazu sagen, sehr, sehr, sehr gutes Buch. Aber sehr, sehr, sehr brutales Buch. Nee. In ganz vielerlei Hinsicht. Es ist trotzdem fantastisch. Also auch so das Ende... Gut, da, ne, es geht halt um Walfang und die Geschehnisse auf einem Walfangschiff und die Menschen auf einem Walfangschiff im Irland oder in der nördlichen See eben, aber ausgehend von Irland im 19. Jahrhundert. Natürlich ist das nicht so njam njam und lecker. Also da ist auch viel, und der Hauptcharakter ist halt auch noch Arzt, also der behandelt halt auch viele Menschen. Wie man halt im 19. Jahrhundert Leute behandelt hat. Da sind schon echt ein paar Sachen drin, die sind schon ziemlich eklig irgendwie. Aber halt, weil es passt halt. Es ist halt stimmig irgendwie. Wenn halt eben auch sehr brutal und ja, ich stehe eh auf so Seefahrgedöns. bin ich da sehr, sehr großer Fan von, habe ich auch schon öfter erzählt. Hast du schon, aber wenn du auf Seefahrt stehst, Terror von, wie heißt der? Terrorbuch. Jetzt findest du wahrscheinlich nur so dumme, von Dan Simmons ist es, glaube ich. Nee. Also, nee, im Sinne von nee, habe ja, ich nicht gelesen. Das. Und das ist auch ein sehr, sehr geiles Seefahrbuch. Und zwar geht es da um die wollten quasi obenrum über Amerika schippern und eine Expedition machen und die sind halt verschollen gegangen. Und das ist ziemlich krass, auch ziemlich brutal und hat halt 1000 Seiten. Ja. Also die, ja, Sabrina hat es, glaube ich, in 2 Wochen gelesen. Ja, wobei ich muss halt auch sagen, ich war jetzt die Woche unterwegs und da habe ich gearbeitet und nicht nur für die Masterarbeit noch was gelesen, sondern auch halt relativ viel privat. Ja. Da habe ich auch von den 300 Seiten, ich war, glaube ich, vorher bei 45%, also ich habe es auf dem Kindle gelesen, deswegen, da habe ich halt dann ja auch irgendwie, keine Ahnung, 160, 170 Seiten gelesen. Also, ja, das geht, wenn man auch irgendwie dahinter bleibt. Ich habe halt aber auch da zum Beispiel wenig bis kein Netz und Internet gehabt. Ja, dann schon. Also auch so auf dem Handy nicht. Aber tatsächlich, wenn ich dicke Bücher über Seefahrt lesen würde, dann würde ich erstmal Moby Dick lesen. Das wollte ich immer mal lesen. Ja, ich aber nie, stimmt. Weil dann denkst du halt auch mal, 700 Seiten. Ist das schon im Free-Dingsy-Bumsy? Nee, bei 800 Seiten hat es sogar. Also, weil das könnte ja sein, dass das so alt ist, dass das auf Englisch zumindest frei ist. Ja. Ja, man kriegt's für 99 Cent. Wow. Oder für 2,99 auf Deutsch. Okay. Nee, also, das ist ja oft, dass diese... Ja. Ich wollte auch immer mal hier von Thomas Mann ein paar Sachen... Ich glaube, mittlerweile selten. Aber die Kosten fürs Kindle oft mittlerweile jetzt 99 Cent, was ja auch nichts ist. Ich habe auch mal so eine... Gullivers Reisen und den ganzen Kram, das sind diese alten... Ich habe mal ganz viele Bücher von der Zeit auf meine Wunschliste gesetzt. Wobei, also ganz viele, die so als Klassiker gelten, aber die allermeisten davon haben tatsächlich auch nur so 250 Seiten oder so. Ja. Also wirklich Sachen, wo ich sage, okay, das ist noch realistisch, dass ich das mal lese. Kriegt man einfach gut gelesen, ja. Mal noch ein bisschen mehr, aber ja... Von daher mal gucken. Irgendwann, aber jetzt erstmal Massarbeit, dafür muss ich so viel lesen. Also ich habe parallel dazu, nur um das so als Vergleich, jetzt auch noch ein 300-Seiten-Buch für meine Massarbeit durchgelesen und durchgearbeitet, in Anführungszeichen markiert und rausgeschrieben. Das Coole bei dir ist ja quasi, dass du eine Masterarbeit schreibst über eine Sache, die dich auch wirklich brennend interessiert. Cool. Ja, das ist tatsächlich. Weil es gibt ja dann durchaus auch mal Sachen, oder so hatte ich das oft leider auch im Studium, dass man dann Sachen lesen musste, die eher so notwendiges Übel waren als... Habe ich natürlich auch gehabt, aber trotzdem ist das gerade jetzt hinten raus schon ganz cool. So müsste halt studieren eigentlich immer sein, so. Ja, oder zumindest mehr. Zum großen Teil, so. Ja. Ja, aber dann muss man sich für den Bachelor doch eher irgendwelche Scheiße reindrücken. Badam, psch. Badam, psch. Jo, aber das kann ich jedem ans Herz legen, also das wirklich, also jedem, der auf sowas steht, so, ich finde das... Ja, ist auch auf meiner Wunschliste. Irgendwie, ja. Also ich finde das aber auch immer mal ganz cool, was zu so in so Welten einzutauchen, die ich so ganz krass schlimm finde eigentlich. Also, weil da ist echt viel so, ich könnte auch nie auf dem Meer, das ist auch keine Vorstellung, selbst wenn das jetzt nicht so drastisch beschrieben wäre, auf so einem Schiff im 19. Jahrhundert zu sein, ist auch keine Vorstellung, die ich auch nur im Ansatz... Mal so ein halbes Jahr auf hoher See mit nur so Scheiße zu essen. So einen Wal ausnehmen, so Wale fangen mit so Harpunen 100-mal in den Kopf in so einen Wal reinhämmern, um den dann da... Ja, und dann kriegst du als Lohn der Mühen abends, keine Ahnung, Pökelfleisch mit halb verrotteten Bohnen oder so. Ja. Nee. Und brackiges Wasser. Ja, und dazu hat man dann im besten Fall noch so eine Opiumsucht. Ja, damit du es halt erträgst. Ja, schön. Damit du nicht so Hunger hast und leicht diesig den Wal töten kannst. Genau. Hatte ich eigentlich erzählt, als ich aus Berlin zurück war, dass ich da Comics gekauft habe? Haben wir uns schon hier im Podcast gesehen seit? Ja. Doch. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, ich habe jetzt nach der Woche gerade nochmal Comics bestellt, deswegen komme ich drauf. Aber die habe ich halt auch gelesen. Also ich habe in Berlin, war schon ein bisschen im Comicladen unterwegs und habe da einen Comic gekauft, Nimona. Da geht's um den, also ursprünglich mal ein Webcomic gewesen, aber es hat ein ganzer Band dann okay. so gebunden. Sehr unterhaltsam, sehr lustig. Es ist halt, geht's um, die Nimona ist halt so ein Gestaltwandler und die heuert dann an bei einem Bösewicht und wird der Sidekick von einem Bösewicht. Ist ganz cool. Also kann ich auch sehr empfehlen, kann man vielleicht auch online mal, da sind die ersten, ach, da, ich glaube, da ist super viel von kostenlos auch online zu lesen. Aber es hatte da Bock, das irgendwie in Buchform zu haben. Das, ja, ist auch so ein kleiner Tipp. Vor allen Dingen, weil das halt mal was Abgeschlossenes war. Immer so Comic-Reihen anfangen. Ist schwierig, gell? Und dann denkst du, ja, vor allen Dingen, wenn du so 2, 3 angefangen hast, weißt du immer nie, welche du weitermachen sollst oder kaufen sollst. Und ich hab halt, ich müsste mal Swamp Thing noch irgendwann von Alan Moore weiterlesen. Jetzt habe ich endlich mal den 2. Band von Southern Bastards gekauft. Den kann ich dann mal weiterlesen. Aber ja, total verrückt. Und deswegen muss man manchmal Sachen kaufen, die abgeschlossen sind. Und da habe ich jetzt auch noch ein Manga, aber keine so Dragon Ball Manga, sondern von einem gewissen Hiro Taniguchi, der wohl, also der schreibt wohl sehr ruhig und irgendwie so eher, naja, da ist halt keine Action drin. Den ich jetzt gekauft habe, der heißt Der Gourmet von der Kunst alleine zu essen. Das sind irgendwie 13 Kapitel von so einem Typ, der in Tokio in 13 verschiedenen Restaurants was essen geht. Unterschiedliche Gerichte. Das wäre geil. So, also so Sachen schreibt er halt eher. Also sehr ruhig und irgendwie so für Leute, die halt erwachsen sind und keine 7 Dragon Balls mehr suchen. Keine Ahnung, hatte ich mal Bock drauf, war so ein Impulskauf. Und dann habe ich noch gekauft Through the Woods, war auch, glaube ich, mal ein Webcomic. Das sind so 5 oder 6 so kurze Schauergeschichten, sage ich mal, von den Autoren. Das geil gezeichnet. Auch echt cool aus. Die hat das auch selber gezeichnet, so ich bin sehr gespannt. Irgendwie, ja. Ich habe Bock gehabt. Ich habe irgendwie, auf Comics habe ich voll Bock. Ja, ich lese ja gerade noch Norse Mythology von New Gaiman, ja. Und dann muss ich auch weiter Comics machen. Genau, weil, und da nämlich zum Punkt, wenn ich nämlich den ganzen Tag so für die Uni gelesen habe oder einen großen Teil, kann ich kein, oder dann tue ich mich schwer, noch ein Buch zu lesen, aber so ein bisschen Comic lesen, finde ich, geht dann noch eher. Ja, auf jeden Fall. Da hat man auch schnell irgendwie so Leservolk, finde ich. Auch das, ja. Und dann, ja, guckst du ein bisschen Seiten. Und du kannst halt ein bisschen gucken, gerade wenn es halt auch schön gezeichnet ist, kannst du da auch irgendwie auf Details achten und so und bist nicht nur am Lesen. Ach, ja, ich muss auch noch ein bisschen Comic zwischenschieben. Tolle, tolle Sache das mit diesen Bildergeschichten. Mit diesen Bildergeschichten. Ah, herrlich. Ja. Ja, ich würde sagen. Bildungspodcast, der Bildungspodcast. Der Bildungspodcast. Heute tatsächlich sehr, wie soll man sagen, konsumorientiert. Stimmt. Aber mit Köpfchen. Mit Köpfchen, ja. Wir haben kluge Sachen konsumiert. Genau. Nicht der neue Transformers-Film, sondern... Weil ich war auch gerade jetzt auf der Galaxy 2 gucken und war okay, aber nicht großartig. Jetzt habe ich noch ein Film-Review rausgehauen. Einfach mal so. Ja. Weil er kann. Mann, ey. Also wir haben heute wieder delivered, würde ich sagen. Ja, delivered. Deswegen soll man aufhören, wenn es am schönsten ist. Genau. Wir packen es jetzt. Und starten in den Samstagnachmittag. Ja, und euch eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Alles klar, bis denn. Tschö. Ciao.